Die Regierung der Volksrepublik China beschloss im Zusammenhang mit den Überschwemmungsschäden in nördlichen Gebieten des Bezirkes Nordhamgyong der DVJK Hilfsgüter zu spenden. Zuvor leisteten die Rotkreuzgesellschaft Chinas und die chinesische Botschaft in der DVJK die Hilfsarbeiten.